Eine kleine Sehnsucht, ein Stückchen Sonnenschein. Eine Sehnsucht für den grauen Tag. Eine Sehnsucht, ganz egal wonach. Eine kleine Sehnsucht, ein flüchtiges Traumgefühl, eine Sehnsucht, die sich niemals thank you.